One, two, three, four. Der Sommer geht, der Herbst steht vor der Tür. Doch ich hab mich zurückgelehnt, es ist mir ganz egal. Denn alles war so fahl, so kahl, banal. Der Sommer war ja eh nie da. Ich wollte mich mal sonnen, doch ich bin immer noch cashweiß. Ich sag's jetzt mal ganz offen, der Sommer war ein Scheiß. Es war mal kalt, mal heiß, die Füße froren, trotzdem rannte mir der Schweiß. Der Sommer war ein Scheiß. Der Sommer war ein Scheiß.